Regen, Regen und nochmals Regen. So habe ich mir die Ferien nicht vorgestellt. Aber meine Eltern wollten ja unbedingt nach Österreich und in die Berge. Schöne Landschaft, klar, wenn man sie sehen kann. Aber meistens hatte sie sich hinter schwarzen Wolken versteckt.